Am 13. Oktober behaupteten der ehemalige Vertreter der Partei der Neuen Welt und der Vertreter der Gemeinsamen Demokratischen Partei Südkoreas bei der parlamentarischen Kontrolle der Regierung, dass die Nordkorea-Politik der Präsidentin Park Geun-hye misslungen sei. Das ging aus der Meldung der südkoreanischen Nachrichtenagentur Dynam News hervor. Und dem Bericht des südkoreanischen Senders CBS zufolge führte eine südkoreanische Institution vom 11. bis 13. Oktober eine Meinungsumfrage gegenüber mehr als 1000 Personen verschiedener Kreise und Schichten in allen Gebieten Südkoreas durch. Laut dem Ergebnis der Meinungsumfrage sinkt ständig die Unterstützungsquote für Park Geun-hye. Auch die Unterstützungsquote für die Regierungspartei Partei der Neuen Welt sank in der letzten Woche um 2%.